weiß Gott, nach wie vielen Jahren. Man hieß sie unzertrennlich, als sie Studenten waren. Der eine ging aufs Land, der andere in ein Hospital. Wo man sich wiederfand, dort im Krankensaal. Sie sprachen sich wohl aus und waren sich doch seltsam fremd. Blieb man Arzt und Patient. Der kranke Freund bat leis, sagt, wie lang ich noch lieg. Mich quält, was ich nicht weiß, doch der Arzt ging und schwieg. Was du auch weißt, das sag, mir gilt die Schweigepflicht nicht.